Modus, das Maß. Modo, nur eben, mit Maß. Ad modum, bis zu vollem Maß, ganz und gar. Modicus, modica, modicum. Angemessen, passend. Metiri, metior, mensus sum, messen. Mensura, mensura, die Messung, das Maß, die Größe, the measure. Dimetiri. Dimetiri. Ausmessen, vermessen. Immensus, immensa, immensum. Unermesslich. Digitus, digiti. Ein Fingerbreit, 1,85 Zentimeter. Pes, pedis, maskulin. Die Fußlänge, 30 Zentimeter. Cubitum, cubiti. Die Elle, 45 Zentimeter. Passus, passus, maskulin. Die Spanne der Arme, der Klafter. Oder die Spanne der Beine, der Doppelschritt. 1,5 Meter. Duo milia passum. Der Schritte 2000. Mit passum im Genitiv. 3 Kilometer. Miliarium, miliari, der Meilenstein. Alle Straßen zählten vom Miliarium Aureum in Rom. Pes quadratus, der Quadratfuß, 0,09 Quadratmeter. Jugurum, jugri, der Morgen, ein Viertel Hektar.